taatz@aol.com. Gerne senden wir Ihnen auch ein Probeexemplar. New Yorker Staatszeitung, P.O. Box 18508, Sarasota, Florida 34276. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute soll es um ein interessantes Gespräch zum Thema Tracht gehen. Und wir hatten ja dieses Jahr den Heritage Day wieder. Ich habe diese Sendung, die ich Ihnen heute bringe, 2021 aufgenommen. Damals waren wir noch sehr viel im Covid-Jahr oder zumindest in dem Fahrwasser. Und dieses Jahr war es ein großes Fest. Und zwar in Cape Coral und das mit hätte sein können mit Trachten. Es waren natürlich auch einige da, aber das waren vorwiegend die Schulplattler und man rief mich ein paar Tage vor dem Fest an und sagte, bringst du deine vielen Trachten mit? Ach bitte, bitte. Und leider war mir das dieses Jahr nicht möglich im Jahr 2023, aber es ist schön zu wissen, dass das Interesse wieder da ist und dass die Menschen wieder zusammenkommen. Und nächstes Jahr hoffe ich sehr, dass wir dann mit Trachten oder vielleicht auch übers Jahr bei Ihnen im Club irgendwo, dass ich eine Präsentation mache. Denn diese Trachten sind über 100 Jahre alt und sie einfach schlendernd bei viel Publikum anzuhaben, ist fast schon schade, denn es sind Museumsstücke und die müssen sehr, sehr vorsichtig behandelt werden, gehören eigentlich schon fast in Glaskästen. Und auch dies gönne ich Ihnen, dass Sie sie nah sehen, dass Sie sehen, wie schön diese roten Röcke der Schaumburger Tracht aus der Rintelner Gegend, Bückeburg und Lindorf sind, die ich selber zusammengetragen habe, denn das ist meine Heimat bzw. die Heimat meines Vaters nahe Hannover im Norden Deutschlands. Ich hatte auch im Jahr davor, und davon werde ich Ihnen auch erzählen, einen Schwarzwälder Hut zum Tragen bekommen von diesem Cape Coral Club, der diesen Hut sehr gehütet hatte. Und wie gesagt, da habe ich mir dann ein ganzes Schwarzwaldkostüm drumherum gemacht Und als wir das Kostüm dann endlich fertig hatten, im Jahr drauf verschwand dann der Hut. Also jedenfalls war ich sehr, sehr glücklich, dass ich das mal ausprobieren konnte. Und vielleicht irgendwann hilft mir mal jemand mit Quasten und macht die, denn die sind groß und dick und sehr viel Wolle auf dem Kopf. 14 Quasten, das werden Sie sehen, 14 Bommeln, Entschuldigung. Und wie gesagt, die Schaumburger Tracht hat auch wahnsinnig viele Lagen. Und glücklicherweise habe ich davon Fotos in unserem Blog stehen und Sie können sich das anschauen. Und wenn Sie mich darum bitten, komme ich gerne mit der eigentlichen Tracht und schaue sie mit Ihnen zusammen mal an. Und das wäre doch auch mal wunderschön für Ihren Club. Und das sind diese Dinge, die man in der United German American Society of Florida bringen kann, nämlich auch Programme, die Ihnen das deutsche Kulturgut, das alte, auch. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und es ist die Jahreszeit, wo ich an deutsche Wurzeln und deutsches Heritage denke, denn im März in den vergangenen Jahren war es immer so, dass man sich traf, dass man sich einmal im Jahr in Florida traf, alle Vereine, die deutsches Erbgut, die deutsche Tradition pflegten und pflegen, kamen einmal im Jahr zusammen in einem großen Saal, je nachdem, das war zum Teil im Colosseum in St. Petersburg, Florida, oder auch mal in Orlando und dann in Castleberry und auch in der Nähe von Miami. Jedes Jahr versuchte man einen noch schöneren Ort zu finden und einmal war es, wie gesagt, auch in Orlando. Und in Orlando war ich gerade so weit, dass ich 5 Trachten aus meiner ehemaligen Heimat, das heißt der Heimat meines Vaters, nach Amerika gebracht hatte und dank meiner Freundin Therese Thielke wieder habe aufarbeiten lassen. Sie hat Teile dazu genäht. Sie ist Couture-Näherin. Das heißt, sie kann ganz wunderbar alles Mögliche zusammenstellen und wiederherstellen und helfen. Und wir haben natürlich auch einiges davon Florida gerecht machen müssen. Das heißt, in Deutschland werden sehr, sehr viele Lagen getragen bei jeder Tracht. Und davon will ich Ihnen heute ein bisschen etwas erzählen. Und wenn wir es auch im Bild sehen und nicht in Persona, das heißt, ich stehe da nicht mit meinen 5 Freiwilligen oder 6 Freiwilligen, je nachdem, und führe Ihnen Trachten vor, sondern heute werde ich Ihnen davon erzählen. Vielleicht ist es interessant für Sie, dass wenn man an Deutschland denkt, natürlich oftmals nur an Süddeutschland gedacht wird und vorwiegend natürlich an die Egerländer-Tracht, denn die Schuhplattler-Vereine haben diese schöne Tracht auch für sich gefunden, mit den flachen schwarzen Hüten der Damen, mit breiten Krempen und mit sehr schönen hübschen Geranien, die man vorne sich in das tolle Mieder steckt. So ein Mieder ist sehr teuer und wir finden das ganz toll, dass die Schuhplattler weiterhin durch Amerika tanzen. Wir hoffen natürlich, dass auch im Jahr 2021, wo ich Ihnen das jetzt wieder mal erzähle, auch dort vielleicht einige Außenaufführungen sind, aber es ist recht still geworden. Also wir waren es immer sehr gewohnt, dass die Schuhplattler auftreten und man versucht es jetzt auch in den neuen Biergärten draußen und vielleicht sehen Sie sie bald wieder und vielleicht gibt es ja auch ein Oktoberfest, zumindest etwas draußen und man ist natürlich weiterhin sehr vorsichtig mit dem drinnen und draußen sich wiedersehen. Also heute, wie gesagt, ein wenig Informationen zur deutschen Tracht und da kann ich Ihnen von meinen eigenen Erfahrungen erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mich für Trachten zu interessieren, denn als kleines Kind habe ich natürlich von meinen Cousins und Cousinen, haben wir Kinder, mein Bruder und ich haben Dirndl und Lederhosen geerbt und wurden da auch im Ausland immer schön mit vorgeführt. Das heißt, ich habe in San Francisco mit lauter kleinen Deutschen vorgetanzt und Deutsch-Amerikanern. Und da haben wir also auch irgendwelche Tänze einstudiert. Ich war dann ganz stolz, in so einem Dirndlchen rumzulaufen. Und wie gesagt, das ist mir eigentlich mein ganzes Leben nachgelaufen. Dann später ist jetzt der Landhausstil zwischendurch interessant gewesen für viele. Und dann, wer natürlich auf die Wiesen ging, also in den frühen, ja, um den 2000ern, danach eigentlich wurde das richtig Mode. Also jeder hatte ein schickes Dirndl, einmal zum Ausgehen und wenigstens zum Oktoberfest und in München allemal. Da wird es ja noch also getragen als tägliche Tracht, je nachdem. Aber viele der Trachten der Vergangenheit, das ist natürlich ein kleines Problem gewesen, denn die Hüte sind so breit gewesen, dass in dem Moment, wo die Autos anfingen, mehr und zahlreicher zu werden, die Damen mit ihren großen Hüten gar nicht mehr in die Autos reinkamen. Und deshalb fing das Trachtentragen dann weniger und weniger zu werden an. Und so habe ich natürlich auch einige Stücke bekommen, die einfach nicht mehr getragen werden. Und ganz großes Glück, eine Dame kennengelernt zu haben, die Sophie Mensching heißt und in der Schaumburger Gegend wohnt, in Norddeutschland. Da stammt mein Vater her. Und sie hat mich dann mit Trachten bekannt gemacht und wir bringen auch immer mal wieder Gespräche mit Sophie, weil das also doch eine sehr, sehr interessante Geschichte ist in Deutschland. Und die schöne Schaumburger Tracht, das ist die Stadt Rinteln und Bückeburg und Lindhorst, die kleinen Dörfchen drumherum. Diese Städtchen und Dörfchen haben eine ganz, ganz alte Tradition mit einer ganz tollen Tracht und Sophie Mensching hat mit einer anderen Dame zusammen ein Buch geschrieben, das Rote Röcke heißt. Und da geht es wirklich genau um diese Schaumburger Tracht. Und ich, wie gesagt, habe durch sie die Tracht kennengelernt und durch Frau Reit, die mich zu einer weiteren Dame brachte. Und alle zusammen haben sie mir da allerhand erzählt und beigebracht. Und ich habe mich sehr, sehr bemüht, meine Damen. Ich weiß, es ist gar nicht so einfach, denn also da gibt es ganz, ganz strenge Regeln. Kein einziges Löckchen darf hervorschauen unter dem Hut. Und das haben wir natürlich im Florida sehr, sehr schlecht geschafft. Und die Schuhe müssen geschlossene schwarze Schuhe sein. Da darf kein Zehlein rausgucken und all solche Sachen. Also da waren die Damen und das meine Kragen. Also die haben mir genau erzählt, wie die Kragen gestärkt werden. Und in Florida in 5 Minuten ist alles wieder platt beziehungsweise lappig, weil einfach zu viel Luftfeuchtigkeit da ist. Und das ist natürlich in Norddeutschland etwas anders. So, und jetzt, wie gesagt, jetzt fangen wir mal mit meinem Gang hin an. Also zunächst einmal habe ich also immer mal so Dirndl und sowas Ähnliches getragen mit Schürze. Und dann fiel mir ein Hut in die Hände, das heißt eigentlich nur ein geliehener. Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja wunderschön. Und darf ich den wohl mal anprobieren? Das war nämlich ein Schwarzwälder Hut. Und dieser Schwarzwälder Hut, der gehörte einer Dame, das heißt, sie hatte ihn wohl auch geerbt. Ein berühmter Gutacher Hut. In Gutach werden die großen bunten Quasten, die roten, gemacht für die Schwarzwälder Hüte. Und ich war leider noch nicht in Gutach, also das werde ich mir auch einmal anschauen müssen. Und dieser Hut war also vorhanden und ich habe mir dann drumherum das Kleid also gemacht und jetzt will ich Ihnen erzählen, also das war so mein erster Gang in was ganz Tolles, was ganz anderes und weg von dem süddeutschen Dirndl, dahin passe ich gar nicht, daher komme ich auch nicht, sondern meine Familie ist aus Berlin und dem Rheinland und wie gesagt eben auch aus Rinteln durch meinen Vater, dessen Mutter aus Rinteln stammt. Und das ist an der Weser oben in der Nähe von Hannover, wer das nicht kennt. Heute wäre es in einer Woche oder zwei oder drei, wäre also das große Heritage Fest. Das ist so meistens an meinem Geburtstag, dem 25. März gewesen. Und wie gesagt, kamen dann immer regionale Trachten auch zusammen. Und das war sehr schön. Wir hatten sogar mal eine friesische Tracht, ganz wunderbar, mit Silberknöpfen, mit vielen, vielen wunderbaren Silbertanteilen an dieser Tracht. Ja, Trachten sind die regionalen, täglichen und Hochzeits- und Sonntagskleidung der Männer und Frauen. Sie werden heute nur noch selten aus den Truhen und Speichern geholt. Und es gibt noch eine Handvoll von Vereinen in jeder Gegend, die sich darum bemühen, dieses alte Kulturgut noch zu pflegen und mit Vorführungen und auch Lied- und Tanztradition zu verbinden. Kein Wunder, dass man heute die Trachten nicht mehr hervorholt. Braucht es doch zum Teil Stunden, alles anzuziehen, was dazu zu gehören scheint. Und das gibt sehr viele verschiedene. Zum Beispiel die Schaumburger Tracht hat 15 verschiedene Trachten. Also die Braut, sagte mir die Dame, die Sophie käme billig für den Bräutigam, denn sie brachte all diese Trachten schon mit in die Ehe. Wirklich toll. Dies führen Mitglieder der Trachtengruppen, also diese Trachten, als Teil ihrer Geschichte vor, und es gibt inzwischen im Internet solche Informationen in Wort und Bild, natürlich zu der Tracht. Es gibt auch ganz wunderschöne Bücher. Ich habe ein neueres Buch, das wurde also nicht mit Fotomodellen, sondern mit den regulären Menschen aus diesen Dörfern wurden diese Trachten dann vorgeführt, und es wirkt sehr viel natürlicher und echter, und das finden wir ganz, ganz toll. Bei meinen eigenen Recherchen fand ich also dann vor vielen Jahren, also so um 2010, 11 war das, so viele Bilder als auch einen Hut aus dem Schwarzwald für meine Rolle als Fahnenträgerin beim Deutschen Heritage Fest 2011, dachte ich, das wäre doch mal was ganz Tolles, wenn man auch die richtige Tracht zu diesen Fahnen, die da einmal im Defilé rumgehen, im Saal trüge. Es galt damals, die baden-württembergische Fahne zu tragen, und hierzu gehörte die passende Gutacher Tracht mit Hut. Dieser ist derjenige, den die meisten mit dem Schwarzwald verbinden, nämlich einen Strohhut mit großen roten Wollquasten. Eigentlich Kugeln, ja, riesengroße Kugeln, und das ist also dann schon, also überhand groß, ja. Bei meinem Trachtenabenteuer lernte ich, habe nicht dann recherchiert, was trägt man zu diesem Hut, dass man hierzu eine weiße Bluse trägt, also so eine Trachtenbluse mit Puffärmeln, und dazu einen schwarzen Wollrock mit weißem Unterrock und weiße Strümpfe und schwarze Schuhe, geschlossene, wie gesagt, überall immer. Ja, da ich Trachtenkleidung sammle, hatte ich den Rock und die Bluse, fand dann in einem Second-Hand-Laden in Florida sogar die mit kleinen Rosen bestickte schwarze Samtweste, die eben zu dieser Tracht dazugehört. Sie musste hochgeschlossen sein, und genau so eine fand ich durch Zufall. Als ich dann den geborgten Hut damals in Orlando in Empfang nahm, staunte ich sehr, denn dieser Hut, den ich also nur vom Sehen kannte, war mit Gips verstärkt, und zwar der Strohanteil, also dieses Hutes, wird mit Gips verstärkt, damit der schön flach sitzt, so dass die vielen roten Bommeln, fast Kugeln, gut sitzen. Und da der Hut etwas zu klein war, musste ich ihn gut mit dem schwarzen Bindeschleifen um mein Kinn binden, damit die 4 Pfund auf meinem Kopf blieben, denn so viel wiegt so ein Hut. Also vielen Dank für die großen dicken Wollknäuel, die man quasi auf dem Kopf hat, und zusätzlich noch diese Verstärkung durch den Gips, ja. Das ist also, und der Hut ist, der schneidet auch recht gut ein in die Stirn. Also das, diese Schwere, die drückt sich dann auch physisch aus. Auch erfuhr ich, dass es 14 Kugeln im Ganzen sind. Und warum? Die auf dem Hut sind nämlich 14 für so viele Jahre der Jungfräulichkeit. Aha. Eine verheiratete Gutacherin trägt keine roten, sondern schwarze Bommeln auf dem Hut, womit ich mich hätte abfinden müssen, da ich ja verheiratet bin. Die Farbenpracht ist bei den Schwarzwälderinnen bereits mit dem Verlust der Jungfräulichkeit vorbei. Also rot wird nur von ganz jungen Frauen getragen, aber natürlich in alle Welt exportiert, weil die Leute das natürlich viel schöner finden als ein Hut mit schwarzen Bommeln. Ja, so ist das. Also, ich war also weder Schwarzwälderin, noch gab es den hübschen roten Hut, also als andere, als schwarze Variante. Insofern hatte ich also nur den und habe ihn dann auch getragen. Übrigens hat mir später Sophie mal gesagt, also Jungfrau und Rot und so, das heißt also eine Frau, die nicht gerade schwanger ist, gilt dann auch noch als die Jungfrau sozusagen. Also. Die Trachten der Frauen sind die farbenfrohen, aber es gibt, oder die farbenfroheren, die gibt's natürlich mit vielen Regeln verbunden. Das heißt also, wenn Farben, zum Beispiel bei der Schaumburger Tracht, wenn da ein Trauerfall in der Familie ist, also daher kann ich Ihnen nur etwas Näheres erzählen, weil eben Sophie mir so viel über gerade diese Tracht erzählt hat, so dauert es bis zu 3 Jahre, bis die Frau wieder farbenfrohe Kleidung anziehen darf. Also das ist schon eine ganz lange Zeit, in dunkleren und gesetzteren Farben. Aber das war sehr, sehr streng und wurde auch sehr streng bearbeitet. Also so zumindest wird es, wie gesagt, von den Schaumburger Trachtenträgerinnen erzählt. Und aus dieser Gegend stammt eben mein Vater und seine Familie, nämlich aus Rinteln. Nach meinem Ausflug in die Trachtenwelt des Schwarzwalds beschloss ich, der eigenen Familiengeschichte nachzugehen und besuchte im Sommer 2010/11 sowas zum zweiten Mal die Heimatstadt meines Vaters. Und das war Rinteln an der Weser, wie gesagt, nahe Hannover. Früher war es Hessen und heute gehört die Stadt zu Niedersachsen. Interessant ist natürlich, dass ich selbst aus Hessen stamme, aus dem heutigen Hessen, und das ist in Wiesbaden, wo ich geboren wurde. Und dort gibt es natürlich auch, erinnert man sich vielleicht ein bisschen an Rotkäppchen, also die Tracht der Hessinnen. Und die Tracht der Hessinnen sind sehr viele Röcke übereinander. Ich will sagen, es sind 6, aber ich mag mich irren. Das hat der Gunther Grass so schön in seiner Blechtrommel beschrieben, die vielen, vielen Röcke seiner Großmutter. Aber es vor allem gibt es also auf dem Kopf wenig Interessantes, nämlich sowas wie eine kleine rote Kaffeetasse, fand ich, umgekippt. Also auf dem Kopf so ein Hütchen. Und da wurden quasi alle Haare drunter gesammelt. Die wurden nach oben gekämmt und mit einem, in einem Band zusammengeschoben und dann mit einem so einem kleinen Dutt, der war dann unter diesem Kaffeetässchen verborgen, diesem Rotkäppchen, diesem roten Kaffeetässchen. Und das hat mir gar nicht gefallen. Da sieht man erstens immer schwanger aus, also diese 6 Röcke, und zweitens also dann nur dieses kleine Ding da auf dem Kopf, das war nicht sehr kleidsam. Und da gab es doch sehr viel Schöneres, und wie gesagt, da bin ich dann Richtung Rinteln gefahren und wurde dort auch fündig, was sehr interessant war. Dort nämlich im Heimatmuseum in Rinteln gab es viele Fotos der dortigen Trachten, und ich fand die einfach wunderschön. Der große weiße Kragen und die großen Röcke und die vielen verschiedenen Borten und der Schmuck. Es war wirklich schön. Ich kaufte einen originalroten Schaumburger Trachtenrock. Den fand ich in einem Antiquariat. Der bestand aus dicker roter Filzwolle. Also das war ein sehr, sehr dicker und sehr warmer Rock. Und er hatte einen grünen Samtbesatz unten drumherum. Es gibt ihn aber auch in Lila und alle möglichen anderen Samtbesätze. Aber die roten Röcke, diese wirklich feuerknallroten, so wie ein Feuerwehrauto, so sind die roten Röcke in Schaumburg. Und da gehören verschiedene Dörfer zu mit verschiedenen Kopfbedeckungen. Damit, also mit diesem Rock, flog ich erst einmal nach. Also ich fühlte mich also ganz, ganz reich beschenkt durch diesen Entdeckung dieser Tracht und auch dieses wunderschönen Rockes, des Originalen, den ich da fand, und flog also erstmal nach Florida zurück. Und nun begann natürlich die Suche nach geeigneten Materialien, wenn ich jetzt mehr davon kaufen müsste oder machen müsste. Und natürlich der richtigen Form der Schaumburger Tracht nahe zu kommen, das war auch ganz wichtig. Also ich bekam Hilfe von Chefredakteurin Susanne Petermann von der Zeitschrift Das Fenster. Und sie setzte meinen Brief in ihre Zeitschrift unter den Leserwünschen oder Leserbriefen. Und womit eine wahre Tür geöffnet wurde damals. Denn nun bekam ich eine Reihe von interessanten E-Mails und Briefen. Alle Leserinnen, die sich besonders eingehend mit Trachten befassen, besonders mit der Schaumburger Tracht, die in Lagen und Lagen für mich als Florida-Ansässige eine ganz schöne Herausforderung ist. Die setzen sich mit mir in Verbindung, und eine Dame sandte mir eine Fotoreihe, die sie für mich mit jedem zu dieser Tracht gehörigen Kleidungs- und Schmuckstücke liebevoll auf eine Schaufensterpuppe drapiert und einzeln fotografiert hatte. Nun hieß es, sich durch die vielen Lagen dieser Tracht durchzuarbeiten, beziehungsweise diese dann langsam aufzustocken. Also von dem roten Rock angefangen, da gab es noch eben, wie gesagt, sehr, sehr viele andere Teile. Und jetzt gebe ich Ihnen die einzelnen Teile preis. Das heißt, Sie können sie auch bei uns im Blog schön sehen. Da haben wir die schönen Fotos, habe ich so aufgefächert. Da können Sie also sehen, wie die Dame vom Unterkleid bis zum Fertigen, sogar mit einem Cape, das ich hier also gar nicht habe und trage. Und das war mir einfach zu viel. Das ist also eine lange Angelegenheit, dieses große schwarze Cape. Das ist nicht nur um die Schultern, sondern das geht also fast, glaube ich, bis zur Hüfte. Und das habe ich also dann nicht. Aber alles andere wirklich wunderschön, bis zu der Schürze und den Kopfbekleidung und dem Schmuck. Also alles Mögliche haben wir hier entweder nachgearbeitet oder eben auch mitgebracht, je nachdem. Zuerst gibt es also ein weißes Baumwollunterkleid, manchmal schon mit dem weiten, gerafften Kragen daran. Also das habe ich bei den Schaumburgern eigentlich nicht erlebt. Die waren also getrennt, diese Kragen. Und dann, also oft ist der Kragen separat und wird zum Schluss schön gestärkt, mit Reißstärke übrigens getragen. Dann kommt ein rotes, ärmelloses Unterkleid, das mit schwarzen Borten besetzt ist. Und dann kommt der rote Rock und eine blaue Jacke mit kurzen Ärmeln, unter denen die weißen Ärmelspitzen der Bluse hervorschauen. Die Ärmel sind mit der gleichen Samtborte besetzt wie der rote Rock. Die Unterarme werden von Stulpen, die gestickt oder aus bunten Borten quergestreift genäht sind, bedeckt. Über der Jacke ist eine dunkle Weste, deren Leibchen auch mit der Samtborte, die beim Rock besetzt ist. Wenn man die Sonntagstracht trägt, so gibt es hierzu über der Vorderseite des Rocks nun eine über- und überbestickte Seiden, früher gewachstes Leinenschürze, und sodann kommt über die Schultern ein kleines Cape, auch über- und überbestickt, eine Art Pelerine, die mit kleinen Quasten abgesetzt ist. Darüber kommt der gestärkte weiße Spitzenkragen. Dann gibt es auf der Brust noch eine große runde Silbernadel, die man zur Hochzeit bekommt. Also die hat noch Besätze und Halbedelsteine drauf und so. Diese ist einem Schild ähnlich, denn die bedeckt viel mit ihren etwa 10 cm Durchmesser. Um den Hals bindet man zunächst eine Art Krawatte. Auch die ist mit Perlchen bestickt, deren zwei Enden reich bestickt sind. Hierüber legt man einen schweren Bernsteinschmuck. Das ist also wie so eine Gürtelschnalle vorne, Silber, ähnlich wie dieses Schild, dieses schöne Silberschild an der Bluse. Dicke Bernsteinkugel, circa 5 cm dick, und zuvorderst eben, wie gesagt, diese Silbernadel, die viereckig ist und eher wie eine Gürtelschnalle aussieht. Und daneben, also wie eine geschlossene. Und daneben zwei viereckig bestickte Elemente, auch die also noch vor dem Schmuck, vor dem Bernstein. Bernstein in dieser Größe findet man gar nicht. Also ich habe da einiges nachgearbeitet, aber aus anderen Materialien. Vieles ist davon geerbt, vom Rock bis zur Halskette aus Silber und schwerem Bernstein, alles wichtige Teile der Schaumburger Tracht. Wenn man Braut ist, dann ist die Kopfbedeckung eine andere, und man hat also von dieser Kopfbedeckung noch lauter, ja, auch, das sind also auch Bänder, die dann runterfallen von diesem wunderschönen Kopfschmuck, der rote Kopfschmuck, eine, ja, wie so eine Kaffeemütze quasi, kann man sagen, war früher mit vielen, vielen Glaskugeln besetzt, und heute macht man das also aus Plastikkugeln, oder in meinem Falle habe ich sogar kleine Quasten daran genäht. Also von Weitem sieht es echt aus, von vorne natürlich erkennt man es als eine Nacharbeitung. Und die Braut hat, wie gesagt, ein Stück, auch die Schürze mit dem, Entschuldigung, jetzt muss ich noch zur Braut zurück, also nicht ein Stück Seidenstoff, sondern es sind viele Brokatstreifen, die mit Spiegeln gegen den bösen Blick und Fransen und Borten aus Gold längs und quer umrandet und verziert als Schürze dient. Also es ist nicht ein Einzelstück, sondern es sind lauter Bänder. Die kommen auch aus dem Kopfschmuck über die Schultern. Da gibt es auch diese, also zwei Art von Bänder, die einmal um die Hüften und die andere um den Kopf quasi den bösen Blick abwenden sollen, wenn sie mit ihren Spiegelchen besetzt sind. Das ist die Verlängerung des Kopfputzes, beziehungsweise die statt der Schürze gibt es sie. Es gibt auch Bräute, deren Kronenkranz, nennt man ihn, aus Seidenblumen bestehen. Der Kopfputz ist wieder in Braut und Brautjungfer, Kranz und verheiratete Frau unterteilt. Die Braut trägt eine Art Krone, rot mit vielen Kugeln besetzt, hatte ich eben schon gesagt, und ein Häubchen, Kranzdeckel, aus Seidenband als oberer Abschluss. Und die Kopfbedeckung der verheirateten Frau ist natürlich wieder schwarz. Obwohl auch hoch und spitz in Lindhorst mit einem Brokatabschluss aus Gold in der Krone dieser Kopfbedeckung. Ein dickes Seidenband umschließt das Gesicht zum Kinn hin. Dies ist aber das Beispiel für die eine. Und dann gibt es eben die Bückeburger. Die Bückeburger Haube ist wie eine große Schleife, die ist also sehr viel breiter und ging natürlich zuerst einmal nicht in das Auto rein, wenn man dann also Auto fuhr, und die wurde wahrscheinlich als erstes dann eingemottet. Und also ich habe noch zwei Originalschöne, die sind sicherlich 100 Jahre alt, wunderschöne Bückeburger Hauben habe ich also auch. Ja, 2010 wurde die Schaumburger Tracht zur Tracht des Jahres gekrönt. Sie ist wunderschön, und wenn sie also getragen wird, dann wissen Sie genau, aha, hier ist etwas ganz Interessantes und ganz anderes. Es gibt natürlich alle möglichen Trachten, aber wir wollten Ihnen heute eigentlich von dieser Tracht speziell erzählen, und Sie können mich dann auch in meinem nachgebauten zum Teil Trachten-Outfit sehen. Da war ich also 2010 in Orlando, und inzwischen habe ich, wie gesagt, wesentlich mehr Originalteile und wesentlich mehr sehr, sehr schöne Trachten. Ich habe 6 Stück selber und diese Schwarzwaldtracht, und würde mich sehr freuen, wenn jemand eine gutere Tracht oder ein guterer Hut aus dem Schwarzwald hätte hier in Amerika. Also das ist etwas, was uns jetzt fehlt. Leider ist er wieder mal verschwunden, dieser schöne Hut. Und so etwas selber zu machen, ich glaube, das schaffe ich nicht. Da muss ich dann wohl doch nach Gutach. So, ich wünsche Ihnen jetzt, dass Sie sich vielleicht mal ein bisschen mit Trachten befassen. Es gibt sehr viel zu der Schaumburger Tracht im Internet. Sie können auch die tollen Tänze sehen, die damit vollführt werden. Es ist erstaunlich, die Herren wirbeln die Frauen in die Luft im Kreise. Also das ist etwas, was ich auch in Schaumburg dann nicht gesehen habe, sondern nur im Museum und auf Filmen. Vielleicht haben Sie es schon erlebt, und vielleicht gehören Sie zu den Schwarzwälderinnen. Und wie gesagt, also die Bommeln, die sind riesig groß, die sind wirklich also 8 bis 10 Zentimeter dick, und da müssen Sie schon ganz schön viel Wolle in einen Knäuel beziehungsweise in eine Quaste reinarbeiten. Ich habe es bis jetzt nicht die Geduld gehabt, um das zu machen. 14 Stück, naja. Gut, ich darf Ihnen einen ganz tollen Sonntag wünschen. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß im Internet, und Sie können mir gerne dazu schreiben, info@germanradioshow.com. Und im Internet, auch in unserer Facebook-Seite, können Sie gerne auch was reinschreiben, auch germanradioshow.com. Und wir wünschen Ihnen eine schöne Woche, einen tollen Sonntag, und bis wir uns am nächsten Wochenende wieder hören. Tschüss, Ihre Susanne Nielsen, und an der Technik unser Produzent Bill Davidson und unsere Mitarbeiter in Buch und Kunst und so weiter wünschen Ihnen auch einen ganz, ganz tollen Tag. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat.